Ich möchte hier mit einem Zitat von C.S. Lewis diese zweite Stunde abschließen, den in Sachen Autorität legt C.S. Lewis vortrefflich den Finger auf den wunden Punkt, in dem er schreibt: Der antike Mensch nähert sich Gott oder eben den Göttern, wie ein Angeklagter seinem Richter begegnet. Der moderne Mensch hat die Rollen vertauscht. Er ist der Richter. Gott sitzt auf der Strafbank. Es ist durchaus möglich, dass der Prozess mit Gottes Freispruch endet, doch der entscheidende Punkt ist der, dass der Mensch auf dem Richterstuhl sitzt und Gott auf der Strafbank. Zum zweiten Punkt des Teils 6 übergehen. Wir werden diesen ersten Punkt Kritik der autonomen Vernunft völlig auslassen, aber wenn Sie das Konzept nach Hause nehmen, können Sie das natürlich nachlesen. Das ist sehr wichtig, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass wir das andere, was ich noch ansprechen möchte, auslassen deswegen. Aber bevor wir wirklich jetzt hier weitermachen, möchte ich Ihnen erneut die Möglichkeit geben, verschiedenes noch einmal ganz kurz anzusprechen, was Ihnen bedeutsam wurde in diesen zwei verschiedenen zurückliegenden Stunden. Gibt es gewisse Konzepte, die Ihnen neu gewesen sind, oder sollten wir vielleicht noch etwas ganz kurz detaillierter erklären, als ich es bislang schon getan habe? Ohne das rational erklären zu können. Dort stößt die menschliche Vernunft tatsächlich an ihre Grenzen. Was wir sagen müssen ist, es ist richtig, es ist wahr. Beides ist zur gleichen Zeit in gleicher Weise gültig. Das eine kann man nicht gegen das andere ausspielen. Darf man nicht gegen das andere ausspielen. Es ist wahr, aber erklären kann ich es nicht. Sobald ich versuche, es zu erklären, verfalle ich wieder dem dialektischen Denken und bin dann hin und her gerissen. Mit unserer Ratio, mit unserem menschlichen Ratio können wir das nicht verstehen. Denn wenn wir das mit unserem menschlichen Ratio verstehen können, könnten wir erklären, wieso Gott ein dreieiniger Gott ist. Und das können wir nicht. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Wir haben gewisse Grenzen und wir müssen mit diesen Grenzen richtig umgehen. Das heißt, wir müssen die Grenzen akzeptieren. Wir sind nicht allmächtig, wir sind nicht allwissend. Wenn wir es wären, könnten wir tatsächlich verstehen, wieso Gott ein dreieiniger Gott ist. Aber wir können es nicht. Aber was wir können und was wir tun müssen, und das ist das, was der Glaube zum Ausdruck bringt, wir akzeptieren es eben als Wahrheit. Und wir richten unser Leben so ein, dass es tatsächlich dieser Wahrheit entspricht. Und das ist der große Unterschied zwischen dem, was Immanuel Kant gesagt hat. Er hat gesagt, wir brauchen Grenzbegriffe. Ihr könnt es dann nachlesen in diesem einen Teil Kritik der autonomen Vernunft, was ich nicht ansprechen möchte. Wir leben im Bewusstsein bestimmter Grenzbegriffe. Was bedeutet das? Wir können nur so leben, wenn wir uns tatsächlich einen Gott vorstellen, als ob es ihn tatsächlich gäbe. Natürlich wissen wir, es gibt diesen Gott nicht. Aber um überhaupt leben zu können, müssten wir uns so etwas, so ein höheres Wesen vorstellen. Denn wenn wir uns dieses hohe Wesen nicht vorstellen, dann gibt es keine Ethik für uns. Dann können wir nicht leben. Dann können wir nicht zwischen Recht und Unrecht entscheiden. Wir müssten so leben, als ob es diesen Gott gäbe. Zusatz, natürlich wissen wir, dass es diesen Gott nicht gibt, aber ohne diese Vorstellung können wir trotzdem nicht leben. Das ist dialektisches Denken oder Grenzbegriff oder autonome Einstellung des Menschen. Der Christ sagt, er weiß absolut, es gibt diesen Gott. Und nur auf Grundlage dieses absoluten Wissens, dieser absoluten Gewissheit hinsichtlich der Existenz dieses Gottes, ist es mir überhaupt möglich, richtig leben zu können. Denn er sagt mir, wie ich zu leben habe. Gut, soweit. Dankeschön, Beate, für diesen Zusatz. Werner, du hast dich gemeldet. Nun gut, ich habe das letzte Mal gesagt, wo du nicht da gewesen bist, Gottes Beweise haben ihre Gültigkeit, haben ihre Schwächen, ihre Begrenzungen, aber ich möchte nicht grundsätzlich ihre Gültigkeit abstreiten. Das heißt, wir können an irgendeinem Punkt tatsächlich ins Gespräch einsteigen. Sei es das Debattieren über die Dreieinigkeit Gottes. Das ist auf jeden Fall ein legitimer Einstiegspunkt wie jeder andere. Wir müssen jetzt nicht in ganz bestimmter Weise irgendeinen Einstiegspunkt uns aussuchen und immer versuchen, auf diesen einen Punkt zurückzukommen oder mit diesem einen Punkt anzufangen. Wir können alles, egal was, Evolutionstheorie, Dreieinigkeit, Kindererziehung, Ehe, es spielt absolut keine Rolle, welchen Punkt wir herausgreifen, um mit diesem einen Punkt anzufangen. Aber, und hier ist der springende Punkt, der große Unterschied, es geht mir jetzt nicht darum, die Dreieinigkeit zu beweisen. Ich setze diese Wahrheit grundsätzlich voraus. Was ich jetzt versuche, ist nicht grundsätzlich das Gegenargument eines Ungläubigen zu entkräften, was ich versuche, aber ich kann das als Einstieg verwenden, aber was ich versuche, was mein letztendliches Ziel ist, ich versuche meinem Gegenüber aufzuzeigen, dass dann, wenn es diesen dreieinigen Gott nicht gibt, er absolut keine Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise einen Gegenbeweis gegen meinen christlichen Glauben zu formulieren. Das ist das, was ich versuche aufzuzeigen. Das heißt, es ist eine indirekte Art und Weise des Argumentierens. Ich zeige ihm auf, dass dann, wenn die christliche Wahrheit nicht wahr ist, wenn wir die christliche Wahrheit nicht grundsätzlich als wahr voraussetzen, und zwar ich und er, dass wir dann überhaupt keine Basis haben, zu denken, zu reden, zu leben. Sowohl ich als auch er. Die einzige Möglichkeit, dass er in irgendeiner Weise überhaupt etwas sagen kann, dass er seinen Mund öffnen kann, dass er überhaupt über irgendetwas nachdenken kann, und sei es über einen Gegenbeweis, den er meint, haben zu können gegen die Wahrheit des christlichen Glaubens. Dass er dazu überhaupt in der Lage ist, beruht auf der Wahrhaftigkeit des christlichen Glaubens. Das ist das, was ich ihm versuche aufzuzeigen. Und wenn diese Wahrheit nicht wahr ist, dann ist alles Zufall. Dann ist alles, hat alles keine Bedeutung. Dann ist er nicht in der Lage, 1, 2, 3 zu sagen. Und das habe ich auch das letzte Mal als Beispiel erwähnt, auf Grundlage einer nicht-christlichen Philosophie ist es keinem Menschen möglich, prinzipiell, das muss man dazu sagen, prinzipiell Mathematik zu betreiben. Denn dann ist alles Zufall, dann hat nichts eine Bedeutung, dann gibt es keinen Unterschied zwischen diesem Pult und mir als Person. Dann gibt es keinen Unterschied zwischen 1 und 2 und 2 und 3. Und Mathematik beruht auf der grundsätzlichen Grundlage, dass 1 verschieden ist als 2 und 2 verschieden ist als 1 und 3. Wenn alles zufällig ist, gibt es keinen Unterschied zwischen 1 und 2. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit der Mathematik. Wieso ist es dann möglich, dass ein Ungläubiger Mathematik betreiben kann? Ganz einfach deswegen, weil das Christentum wahr ist. Das ist die Antwort. Es ist wahr. Die christliche Lebensphilosophie, die Jesus Christus ist wahr. Weil es wahr ist, ist 1 anders als 2 und 2 anders als 3. Und das müssen wir jetzt versuchen, dem anderen deutlich zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Nicht zu beweisen, dass es eine Dreieinigkeit gibt, sondern zu beweisen, dass dann, wenn es diese Dreieinigkeit gibt, er überhaupt keine Möglichkeit hätte, irgendetwas zu beweisen oder zu sagen. Ja, nun, er glaubt mir das nicht, aber das ist eben meine Aufgabe, ihm das jetzt aufzuzeigen. Ihr merkt jetzt schon, es wird etwas schwieriger. Diese Art des Argumentierens ist in der Tat ein bisschen schwieriger, als zu versuchen, einen Beweis zu erbringen, dass Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Dieser Beweis ist der, das Grab ist leer. Das ist ein historisches Argument. Die Jünger sind ganz andere Menschen geworden. Zuerst waren sie Feiglinge, haben sich hinter den Türen verkrochen und plötzlich sind sie vor Tausenden von Menschen dagestanden und haben bezeugt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und es gibt viele Beweise. Aber diese Beweise führen immer nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeitsquote. Und das hat Kierkegaard, ich habe in der Pause mit jemandem über Kierkegaard gesprochen, das hat Kierkegaard in glasklarer Weise deutlich gemacht und gesagt, dass der christliche Glaube immer nur zu einer Wahrscheinlichkeitsquote führt, wenn wir mit Beweisen, konkreten Fakten versuchen, den Glauben zu begründen. Und hat er gesagt, ja, wir brauchen keine Fakten, wir können da einfach hier einen Sprung ins Dunkel wagen, denn die Erfahrung, die wir dann daraus nehmen, ist Beweis genug für uns. Und das ist unsere Sicherheit schlussendlich. Das war die Sicherheit, die irrationale Sicherheit eines Kierkegaard. Und Lessing hat es auch wunderbar aufgezeigt, und ich denke, dass Kierkegaard es von Lessing übernommen hat, aufgezeigt, dass dann, wenn wir nur anhand von Beweisen und hier in spezifischer Weise historischen Beweisen den Glauben zu verteidigen versuchen, werden wir immer, immer den Kürzeren ziehen. Immer. Wir werden nie zu unserem eigentlichen Ziel kommen, dass wir anstreben, den christlichen Glauben tatsächlich als Gewissheit und Autorität beweisen zu können. Kierkegaard hat gesagt, ja gut, wir müssen eben diesen Sprung ins Nichts wagen. Dieser fideistische Ansatz, irrationale Ansatz. Van Til sagt, nein, beides ist falsch. Wir müssen aufzeigen, dass dann, wenn die christliche Wahrheit nicht wahr wäre, es für uns überhaupt keine Möglichkeit geben würde, irgendetwas zu beweisen. Indem wir überhaupt etwas beweisen können, setzen wir die christliche Wahrheit voraus. Antitheismus setzt Theismus voraus. Und hier habe ich auch wiederum dieses Beispiel erwähnt, eines kleinen Mädchens, das auf dem Schoß seines Vaters sitzt und ihm jetzt eine Ohrfeige gibt. Dass dieses kleine Mädchen dem Vater überhaupt eine Ohrfeige geben kann, setzt voraus, dass es auf dem Schoß seines Vaters sitzt. Wenn es nicht auf dem Schoß seines Vaters sitzen würde, wäre es ihm überhaupt nicht möglich, ihm eine Ohrfeige geben zu können. Und genauso ist es mit dem Christentum. Wenn ein Ungläubiger versucht, das Christentum zu widerlegen, setzt er im Grunde die Wahrheit des Christentums voraus und versucht jetzt, seine Argumente so zu formulieren, dass sie eben gegen diese Wahrheit gerichtet sind. Aber indem er das tut, geht er grundsätzlich eben von der Wahrheit des Christentums aus. Und ihm ist das nicht bewusst, aber das ist genau das, was wir ihm aufzuzeigen haben. Das ist unsere Aufgabe. Wie geht es konkret vonstatten nun? Das ist dann der praktische Teil, den wir vielleicht ein paar Monaten, ein paar Wochen dennoch haben werden. Aber gehen wir zunächst einmal auf Punkt 3 zu sprechen, es sei denn, dass noch eine wichtige Frage zu klären ist. Und ich gebe noch Teilantworten auf deine Frage. Also ich bin noch nicht ganz fertig, dir eine Antwort auf deine Fragen gegeben zu haben, sondern indirekt werde ich dir noch eine Antwort geben. Haben wir sonst noch etwas, was wir ganz kurz abzuklären haben? Wenn nicht, dann gehen wir zu Punkt 3 über, die Epistemologie, also die Erkenntnistheorie christlicher Apologetik. Also hier geht es um Fragen nach dem Glauben, der Wahrheit, der Rechtfertigung, des Beweises und so weiter und so fort. Wie können wir überhaupt irgendwie etwas erkennen? Ist es möglich, dass dieser Gott erkennbar ist? Und ist uns dies als Menschen nicht möglich? Das sind so die Fragen, die in der Epistemologie angesprochen werden. Es war die Genialität Cornelius van Til's, dass er gesehen hat, wie völlig unzulänglich die intellektuelle Haltung ist, die Gott auf die Strafbank verbannt. Erinnert euch an dieses Zitat von C.S. Lewis. Gott sitzt auf der Strafbank. Wir sind die Richter. Gott mag durchaus Recht haben. Wir können ihn durchaus freilassen. Aber das Entscheidende ist eben dies, dass wir diejenigen sind, die zu befinden haben, ob er jetzt Recht hat oder nicht. Eine bessere apologetische Methode muss gefunden werden, um den christlichen Glauben zu verteidigen. Der stets auf Gottes Ehre bedachte Geist des Apostel Paulus rührt sich in ihm. Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du Gott zur Verantwortung ziehen willst? Römer 9, Vers 20. Und im gleichen Buch, Kapitel 3, Vers 4. Gott ist wahrhaftig, ob auch jeder Mensch ein Lügner ist. Die menschliche Kreatur, besonders der sündige Rebell, ist weder moralisch noch intellektuell berechtigt, seinen souveränen Schöpfer und Herrn herauszufordern. Das gedankenlose Berufen auf eine christliche Epistemologie, die diesen Grundsatz vergisst, läuft Gefahr, das eindeutige Verbot Gottes zu übertreten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das ist die große Tragik der klassischen Apologie, dass sie eben gerade dieses Verbot übertreten hat. Oftmals nicht bewusst übertreten hat. Aber indem sie das getan hat, was sie getan hat, indem sie sich auf den sokratischen Ansatz verlassen hat und von daher dann versucht hat, den christlichen Glauben zu verteidigen, auf dem Ansatz des autonomen Menschen, auf dem Ansatz, dass der Mensch auf dem Richterstuhl steht und Gott auf der Strafbank sitzt. Und wir müssen jetzt Beweise finden, damit wir Gott wieder freilassen können. Dieser Ansatz ist ein Ansatz gewesen, der dieses Gebot Gottes übertreten hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das geschieht dort, wenn wir ihn in seiner Wahrhaftigkeit hinterfragen. Gott ist wahrhaftig, auch wenn jeder Mensch ein Lügner ist. Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du Gott zur Verantwortung ziehen möchtest? Gott sitzt nicht auf der Strafbank. Wir sind es, die auf der Strafbank sitzen. Gott ist derjenige, der uns hinterfragt. Und wir haben keine Berechtigung, ihn zu hinterfragen. Das wurde auch deutlich, als Jesus Christus in gleicher Weise in einer apologetischen Auseinandersetzung mit Satan stand, Matthäus 4, und welche Antwort gibt er? Er zitiert einfach aus Deuteronomium 6, Vers 16. Dieses eine Verbot, du sollst den Herrn nicht versuchen. So hat Jesus Christus reagiert, so sollten wir reagieren. Erinnern Sie sich an das Beispiel von Hiob, der es gewagt hatte, Gott zu hinterfragen. Er forderte eine klärende Antwort von ihm. Doch Gott dreht einfach den Spieß um. Hadern will der Tadler mit dem Allmächtigen? Der Ankläger Gottes gebe Antwort darauf. Willst du wirklich mein Recht zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du als gerecht dastehst? Hiob 40, Verse 2 und 8. Nicht Gott befindet sich auf der Strafbank, wir sind es. Sein Wort und sein Charakter sind nicht fraglicher Natur. Unser Wort und unser Charakter sind es. Und wie Van Til scharfsinnig erkannte, ist dies nicht nur wahr in irgendeinem engeren religiösen oder moralischen Sinne. Es bezieht sich auf das Denken des Menschen, welches Auskunft über seine religiöse Einstellung gibt. Also wir sind zu hinterfragen in allem, was wir darstellen, einschließlich unseres Denkens. Unser Denken ist nicht ausgenommen aus dieser ursprünglichen Sündhaftigkeit, die wir von Adam ererbt haben. Und das war der große, große Trugschluss von Thomas von Aquin. Er hat gesagt, wir sind tatsächlich durch und durch verdorben, sündige Menschen, mit Ausnahme unseres Verstandes. Und weil unser Verstand neutral, unabhängig und nicht von der Sünde belastet, beeinträchtigt ist, sind wir in der Lage, Gott zu beweisen. Einzig alleine aufgrund meiner oder unserer rationalen Fähigkeit, die uns gegeben ist, aufgrund der Tatsache, dass unser Verstand nicht der Sünde unterworfen ist. Deswegen war er in der Lage und meinte in der Lage zu sein, Gottes Beweise formulieren zu können. Er war der berühmteste der alten katholischen Scholastiker, der diesen berühmten Gottesbeweis formuliert hat, den ich das letzte Mal auszugsweise stichwortartig erwähnt habe. Was ist, wenn unser Verstand tatsächlich der Sünde unterworfen ist? Dann ist uns das nicht mehr. Dann haben wir diese Möglichkeit der Beweisführung, der rationalen Beweisführung nicht. Mehr noch, wir sind absolut, oder es ist uns absolut verboten, diesen Weg zu bestreiten. In der unausgesprochenen Annahme, unser Verstand ist neutral und nicht von der Sünde belastet. Ich habe gesagt, man kann Gottes Beweise in einer anderen Weise verwenden. Wenn wir von dieser Grundlage ausgehen, von dieser biblischen Wahrheit ausgehen, dass der Mensch eben grundsätzlich, gesamthaft auch einschließlich seines Verstandes von der Sünde befleckt ist. Aber man kann es eben wie Thomas von Aquin auch in einer falschen Weise verwenden. Gut, die christliche Epistemologie, Erkenntnistheorie, sollte deshalb so konzipiert werden, dass sie übereinstimmt mit ihrem eigenen Grundannahmen, Basiswahrheit oder grundlegenden Prinzipien, um im Disputieren kohärent oder zusammenhängend und effektiv zu sein. Diese oder eine Grundannahme definiert sich als eine das menschliche Begreifen prinzipiell determinierende Annahme, die den Prozess der Meinungsbildung entscheidend beeinflusst. Wenn Sie das nicht alles gleich verstehen, einfach geduldig weiter zuhören. Hier versuche ich jetzt eben die Art und Weise, was ich unter Grundannahme oder Basiswahrheit verstehe, in ganz verschiedenen Art und Weisen zu erklären, sodass Sie am Schluss vielleicht tatsächlich zu der Erkenntnis kommen, was ich damit meine. Also wenn Sie etwas nicht verstehen, denken Sie darüber nach. Wenn Sie es nicht verstehen, hören Sie einfach weiterhin zu. Und dann versuche ich es eben auf eine andere Art und Weise zu erklären. Aber es ist wichtig, dass wir begreifen, was eine Grundannahme ist. Sie determiniert, sie bestimmt unser Denken. Wir haben alle gewisse Grundannahmen. Unser Weltbild informiert uns im Hinblick auf den Inhalt unserer Grundannahmen. Ein Naturalist hat eine bestimmte Grundannahme, die sagt, es gibt keine Wunder. Alles, was wirklich ist, ist das, was ich hier aufgrund meiner Sinneserfahrung als Wirklichkeit erkennen kann. Und darüber hinaus etwas Unsichtbares oder Wunderbares, Wunderhaftes ist einfach nicht möglich, gibt es nicht. Das ist eine gewisse Grundannahme, die er hat. Und sein ganzes Denken wird jetzt von dieser Grundannahme beeinflusst. Wenn ich jetzt zu ihm sage, Jesus Christus ist leibhaftig auferstanden, dann sagt er zu sich selbst, als Naturalist gibt es so etwas nicht wie, wenn ein Toter wieder zum Leben kommt. Das kann es nicht geben. Das widerspricht meiner rationalen Vernunft, meiner persönlichen Erfahrung. Also egal, was jetzt dieser Gegenüber, dieser Christ mir sagt, im Hinblick auf diesen Jesus Christus, muss grundsätzlich falsch sein. Denn seine erste Aussage ist die, er ist von den Toten auferstanden. Und das ist ja nicht wahr. Also muss und kann alles andere auch nicht wahr sein. Also die Direktiven des Denkens werden demnach von einer fixierten Perspektive vorgegeben. Und diese fixierte Perspektive, das sind die Grundannahmen. Bei einem Christen sieht die Grundannahme ganz anders aus. Ein Christ geht grundsätzlich davon aus, dass Wunder möglich sind. Warum sind Wunder möglich? Einfach deswegen, weil wir es mit einem allmächtigen Gott zu tun haben, der alles erschaffen hat, dem alles möglich ist. Warum soll es ihm nicht möglich sein, Wunder zu tun? Das ist meine Grundannahme. Ich gehe von einem allmächtigen Gott aus, der so etwas tun kann. Deswegen ist es für mich nicht schwer, glauben zu können, dass Jesus über das Wasser gehen konnte, dass Jesus Kranke heilen konnte, Tote zum Leben auferwecken konnte, selbst vom Tod zum Leben zurückkam, dass er in den Himmel aufgestiegen ist. Das ist alles für mich überhaupt kein Problem. Dass er durch verschlossene Türen hindurchgehen konnte, nachdem er auferstanden ist. All das ist für mich überhaupt kein Problem. Und ich davon ausgehe grundsätzlich, meine Grundannahme die ist, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, der alles zu tun vermag. Wie gesagt, ein Naturalist würde hier immense Probleme sehen. So starke Probleme, dass er grundsätzlich die christliche Botschaft hat. Und dann hilft es mir nichts, ob ich auf dem Kopf stehe oder wie sonst ein Kunststück vollbringe. Er wird sich nicht überzeugen lassen. Also diesen Grundannahmen bildet man höchste Immunität vor jeglicher Revision zu. Immunität vor jeglicher Revision. Man ist nicht dazu gewillt. Man ist nicht dazu bereit, diese Grundannahmen in irgendeiner Weise zu verändern. Höchste Immunität. Das heißt, ein Naturalist gibt seiner Vorstellung, seiner Lebensanschauung hinsichtlich der Würdigkeit, dass nur das existiert, was ich sehen kann, was ich fühlen kann, was ich erfahren kann. Also nichts Wunderhaftes oder Übernatürliches. Er gibt dieser Grundannahme immer recht. Er revidiert diese Grundannahme nicht. Höchste Immunität. Sie stellt also die unter keinen Umständen aufzugebende Überzeugung eines Menschen dar. Ich sage es nochmal. Sie stellt also die unter keinen Umständen aufzugebende Überzeugung eines Menschen dar. Denkt an die Pharisäer und hohen Priester, als sie den Blindgeborenen plötzlich vor sich stehen sahen. Dann sagt dieser Blindgeborene, dieser Jesus, dieser Prophet hat mich sehend gemacht. Jesus implizit ist der Messias. Denn nur der Messias, Gottes Sohn, kann einen Blinden wieder sehend machen. Diese Pharisäer hatten eine gewisse Grundannahme. Die Grundannahme war die, Jesus Christus ist nicht Messias, kann nicht Messias sein. Denn wenn er Messias wäre, müssten wir uns ihm unterordnen. Müssten wir uns seiner Autorität unterordnen. Er kann es nicht sein, also müssen wir eine andere Interpretation, eine andere Variante der Erklärung finden, wieso jetzt dieser Mann, der vor uns steht, der jetzt sieht, sehen kann. Dann rufen sie nach seinen Eltern und die Eltern sagen, ja, er ist all genug, er kann für sich selbst sprechen. Ihr kennt den Ausgang der Geschichte, sie lassen sich nicht überzeugen, dass dieser Blindgeborene tatsächlich von Jesus, der Messias ist und nur als Messias dieses Wunder tun konnte, wieder sehend gemacht wurde. Sie lassen sich nicht überzeugen. Aber das ruft sofort ein Problem für uns auf. Wenn sich ein Ungläubiger, ein Naturalist oder wie auch immer oder ein religiöser Pharisäer nicht überzeugen lässt, selbst von einem Wunder nicht überzeugen lässt. Und das hat ja Jesus auch gesagt zu diesem reichen Mann, wo der reiche Mann in der Hölle sagt, sende Abraham zu meinen 5 Brüdern. Und wenn jemand von den Toten zurückkommt, lassen sie sich überzeugen und kommen zum Glauben und werden dann davor bewahrt, hier in die Hölle gesandt zu werden. Was ist die Antwort? Selbst wenn jemand von den Toten auferstehen würde, würden sie sich nicht überzeugen lassen, wenn sie nicht an das Wort und an die Propheten glauben. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Unser Gegenüber lässt sich nicht überzeugen. Egal, welche Beweise wir haben, so überzeugt wir sind von der Gültigkeit dieser Beweise und von der Klarheit und Kohärenz unserer logischen Argumente. Am Ende des Tages müssen wir feststellen, der Gegenüber ist immer noch so überzeugt von der Falschheit meines christlichen Glaubens wie zuvor. Selbst wenn ich von den Toten auferstehen würde, würde er sich nicht überzeugen lassen. Ja, das ist ein gewaltiges Problem, das wir haben. Wie überkommen wir dieses Problem? Denn wir stehen nach wie vor in dieser Verantwortung, unseren Herrn zu bezeugen, zu bekennen und für den Glauben zu argumentieren. Aus dieser Verantwortung werden wir nicht entnommen, werden wir nicht herausgeholt. Wir stehen in dieser Verantwortung. Aber wie können wir dieser Verantwortung tatsächlich gerecht werden? Wenn wir von vornherein wissen, unser Gegenüber lässt sich nicht überzeugen. Nun, das ist die Antwort, die ich versuche zu geben. Unsere apologetische Methode orientiert sich demnach an der christlichen Botschaft, wie sie sich im Ganzen darstellt. Die Vorstellung der Realität beeinflusst die Botschaft genauso, wie sie ihrerseits von dieser beeinflusst wird. Wir sollten nicht eine theologische Position beziehen und dann etwas ganz anderes in der Apologie betreiben. In einem gewissen Sinne kann man dies Prinzip wie folgt ausdrücken. Der christliche Apologet muss sich völlig selbstbewusst sein über den Charakter und Maßstab seiner epistemologischen Position. Also ich muss mir selbstbewusst sein über der Position, die ich einnehme, die ich grundsätzlich als christlicher Apologet einzunehmen habe. Und das schließt mit ein, eben dieses Bewusstsein, dass es mir nicht möglich ist, irgendjemand zu überzeugen, selbst dann nicht, wenn ich von den Toten auferstehen würde. Das ist Teil dieses Selbstbewusstseins. Das ist Teil dessen, was ich vom christlichen Glauben, von der christlichen protestantischen Theologie her weiß. Es ist mir nicht möglich. Aber das ist nur ein Teilverständnis. Es ist nicht die ganze Antwort. Denn wenn das tatsächlich der Schlusspunkt wäre, dann können wir jetzt nach Hause gehen. dann hätte das überhaupt keinen Sinn, was ich hier tue. Also in gleicher Weise, wie mein Gegenüber von seinen Grundannahmen bestimmt ist und sein Denken eben auf dem Fundament der Basis, der Grundlage seiner Grundannahmen her ausübt, in gleicher Weise bin ich gefordert, mein Denken auf meine Grundannahmen, auf die christlichen Grundannahmen zu stellen. Und ich muss wissen, welche Grundannahmen ich habe als Christ. Gehen wir zu Teil 6 über. Und hier, wie ich schon sagte, lasse ich die Kritik der autonomen Vernunft aus und gehe sofort zu Punkt 2 über, die Unmöglichkeit einer Gegenposition. Und das ist jetzt schlussendlich meine Antwort, die ich geben möchte, in der Art und Weise, wie ich meine vorgehen zu können, biblisch vorgehen zu können, im Hinblick auf eine effektive christliche Apologie. Die Unmöglichkeit einer Gegenposition. In manchem habe ich Gewisses schon kurz angesprochen. Ihr werdet sehen, dass ich mich an manchen Punkten wiederhole oder gewisse Punkte nochmal aufgreife und sie vertiefe. Das Geniale am Van Til'schen Ansatz ist im Weiteren darin zu sehen, dass er die epistemologisch selbstbewusste Apologetik nicht nur als philosophische Notwendigkeit, sofern man die Grundannahmen als gegeben ansieht, und das tun wir, sondern auch als moralisches Erfordernis erkannte, sofern man die Schöpfer-Geschöpf-Beziehung als gegeben ansieht. Was meine ich damit? Nun, philosophische Notwendigkeit, das habe ich im Grunde schon ganz kurz angesprochen unter Punkt 5. Wir können nicht anders denken, wir können nicht logisch denken. Und das ist ja schlussendlich das, was Philosophie anspricht. Es sei denn, dass wir von diesen Grundannahmen ausgehen. Aber es geht darüber hinaus, es ist auch ein moralisches Erfordernis. Das heißt, wir sind absolut dazu angewiesen, in dieser Art und Weise zu denken. Uns wird keine andere Alternative angeboten. Wir dürfen uns diesem moralischen Anspruch nicht entziehen. Wir können uns diesem Anspruch nicht entziehen. Wir müssen so denken, wir müssen so agieren, wir müssen unsere Apologie so aufbauen, so betreiben, dass diese Wahrheit tatsächlich zum Ausdruck kommt. Das ist schlussendlich Ausdruck dessen, was wir verstehen unter uns selbst und der Art und Weise, wie diese Welt beschaffen ist. Es gibt diesen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Das heißt, der Mensch selbst ist nicht nur irgendwie ein Zufallsprodukt, die Welt ist nicht irgendwie so erstanden, wie es die Evolutionstheorie uns glaubhaft machen möchte, sondern Gott, der allmächtig, hat uns erschaffen. Wir sind nicht Teil dieses Schöpfers. Wir sind tatsächlich absolut getrennt von diesem Schöpfer. Aber dieser Schöpfer hat alles andere tatsächlich ins Dasein gerufen, einschließlich unser Selbst. Und weil dieser Schöpfer etwas anderes ist, als wir sind, weil dieser Schöpfer in der Tat als Schöpfer die Autorität ist, ist er in der Lage, uns zu sagen, wie und was wir zu tun haben. Einschließlich unserer apologetischen Methode. Also das heißt, die Beziehung, der Unterschied Schöpfer-Geschöpf ist eine autoritative Beziehung oder eine hierarchische Beziehung. Gott ist uns übergeordnet. Als Schöpfer ist er dem Geschöpf übergeordnet. Das Denken der Ungläubigen wird mittels dieser Methode einer intellektuellen Herausforderung unterzogen, die nicht überboten werden kann. Darf ich das nochmal wiederholen, damit Sie das im Konzept haben? Ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe. Ich bin mir fast sicher, dass ich es aufgenommen habe. Unterstreicht Sie das? Das ist die Art und Weise des Argumentierens, das nicht überboten werden kann. Das heißt, ich versuche hier dem Anspruch der absoluten Gewissheit Rechnung zu tragen. Es ist ein Argument, das nicht widerlegt werden kann. Gottes Offenbarung dient nicht nur als Basis des christlichen Denkens, sondern auch als die einzig richtige philosophische Grundlage für jegliches Denken überhaupt. Für jegliches Denken überhaupt. Wenn diese Basis der christlichen Wahrheit nicht bestehen würde, gäbe es kein Denken. Punkt. Kein falsches, kein richtiges, nein, überhaupt kein Denken. Deshalb stimmt es, dass die Torheit Gottes weiser ist als der Mensch, 1. Korinther 1, Vers 25, obgleich die Welt in ihrer vermeintlichen Weisheit das Wort Christi für Torheit hält. Christen brauchen sich nicht im Angesicht der Verachtung nichtchristlicher Philosophie in Studierzimmer verkriechen. Im Gegenteil, wenn wir jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen, sind wir befähigt, die Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, niederzureißen. Das ist die Verheißung, die uns Gott in seinem Wort gegeben hat, 2. Korinther 10, Vers 5. Wir sind in der Lage, alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, niederzureißen, zu zerstören. Grundvoraussetzung ist natürlich die, dass wir unser eigenes Denken unter den Gehorsam Christi stellen. Wir müssen die Ungläubigen herausfordern, überzeugen und glaubwürdig zu begründen, warum sie überhaupt etwas auf Grundlage ihres naturalistischen oder mystischen Weltbildes wissen können. Und die Antwort ist die, sie können es nicht. Diese Herausforderung können sie nicht bestehen oder können dieser Voraussetzung können sie nichts entgegensetzen. Auf Grundlage eines naturalistischen oder mystischen Weltbildes ist es nicht möglich, begründen zu können, wieso jemand überhaupt etwas denken kann. Wieso jemand überhaupt zu irgendeiner Schlussfolgerung kommen kann. Van Til's Apologetik, die selbstbewusst ihre eigenen Grundsätze kennt, ergreift die philosophische Offensive gegen die nichtchristliche Perspektive und Argumentation. Also wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen, wenn jemand sagt, ja, beweis mir, dass Gott existiert. Also er ist in dieser Frage derjenige, der die Offensive ergreift. Und ich bin irgendwo in der Defensive und muss jetzt irgendwie eine gewisse Antwort finden. Nun gut, als Einstieg ist das in Ordnung. Ich habe gesagt, wir können überall in irgendeinem Thema einsteigen. Und wenn es diese Frage ist, dann ist es eben diese Frage, wo wir dann ins Gespräch einsteigen. Das ist in Ordnung. Aber was wir versuchen zu tun, ist, wir versuchen die Offensive zu ergreifen. Wenn er von mir einen Beweis oder eine Begründung verlangt, dann versuche ich schlussendlich an den Punkt zu kommen, wo ich von ihm eine Beweisführung verlange, mir verständlich zu machen, wieso er überhaupt irgendwie etwas denken und sagen kann auf Grundlage seiner Grundannahme, sei es die naturalistische oder mystische oder welche auch immer. Und dann können wir das Gespräch weiterführen und aufzeigen, dass er im Grunde mit beiden Füßen in der Luft hängt und dass ich meine beiden Füße auf dem Felsen der Wahrheit Gottes stehen habe. Und das ist die Kritik der autonomen Vernunft, die wir vornehmen müssen. Wir müssen ihm aufzeigen, dass auf Grundlage seiner autonomen Vernunft er nicht in der Lage ist, einen Gegenbeweis gegen das Christentum zu formulieren. Nun, Einwand, er tut es dennoch. Ist das nicht Widerlegung meiner Position? Er ist doch als Ungläubiger dennoch in der Lage, einen Gegenbeweis, sogenannten Gegenbeweis zu formulieren. Also er kann es doch. Und ich versuche ihm jetzt weiszumachen, dass er es nicht tun kann. Widerspricht sich das nicht? Bin ich nicht derjenige, der hier irgendwie irrational ist oder der die Würdigkeit nicht würdig richtig begreift? Was meint ihr? Frage an euch. Ich habe natürlich eine Antwort darauf, aber was meint ihr? Wieso ist der Ungläubige dennoch in der Lage zu denken und scheinbar wirklich sehr rational etwas aufzuzeigen, wo er meint, einen Grund zu haben, den christlichen Glauben hinterfragen zu können? Und das ist die perfekte Antwort. Eine bessere Antwort könnte ich nicht geben. Genau, das ist die Antwort. Weil er von Gott gewisse Wahrheiten schon bekommen hat. Die er meint, jetzt in seiner Vermessenheit, wo er meint, dass diese Wahrheiten etwas sind, die er sich selbst ausgedacht hat. Nein, Gott hat ihm diese Wahrheiten gegeben. Und deswegen weiß er es. Nun, das ist schlussendlich die Grundlage, die gemeinsame Grundlage. Nicht die Grundlage eines autonomen, unabhängigen, neutralen Verstandes, sondern die Grundlage unserer existenziellen Beschaffenheit. Weil Gott uns so erschaffen hat, wie er uns erschaffen hat, einschließlich unserer rationalen Fähigkeit, sind wir in der Lage, rational denken zu können, sprechen zu können, argumentieren zu können. Das ist die Grundlage. Was wir aufzuzeigen haben, ist, dass der Ungläubige die Erkenntnis, die er besitzt, versucht zu unterdrücken. Und je mehr er die Erkenntnis unterdrückt, die Wahrheit, die er schon kennt, versucht zu unterdrücken, umso irrationaler wird er. Umso mehr verliert er die Beziehung zur Wirklichkeit, zur Wahrheit. Also je konsequenter er tatsächlich durchdenkt, welche Position er als Ungläubiger einnimmt, umso weniger ist er in der Lage, denken zu können. Aber weil er seine Grundannahme, seine Grundposition als Ungläubiger nicht vollkommen, absolut durchdenkt und praktiziert, ist er noch in der Lage, überhaupt etwas tun zu können, einschließlich des Denkens. Weil er nicht konsequent ist. Deswegen habe ich in der letzten Stunde das Wort Prinzip oder prinzipiell in ganz besonderer Weise betont. Prinzipiell, also wenn wir die christliche Wahrheit ausschließen, dann können wir prinzipiell nichts beweisen, denken oder überhaupt irgendwie etwas tun. Und weil wir das oder weil der Ungläubige das nicht in seiner Folgerichtigkeit praktiziert, kann er doch noch irgendwie etwas tun. Und das ist Gottes allgemeine Gnade. Und jeder Ungläubige sich seiner Grundannahme, seiner gottlosen Grundannahme völlig bewusst wäre und absolut konsequent nach seiner persönlichen Grundannahme leben würde, würde er tot umfallen. Er ist absolut nicht in der Lage, überhaupt leben zu können. Aber weil er das nicht tut, weil er es eben nur ein Stück weit tut, kann er gewisse Funktionen ausüben, die eben zum Leben notwendig sind. Und das müssen wir ihm aufzeigen. Er ist inkonsequent. Und die Inkonsequenz kann sich in zwei Richtungen ausspielen. Er wird konsequent im Hinblick auf sein gottloses Denken, dann wird ihm immer mehr die Fähigkeit genommen, überhaupt denken zu können, leben zu können. Oder er kann erkennen, dass meine Position als Gläubiger die Wahrheit ist. Dann geht er in die andere Richtung und versucht die Wahrheit, die Erkenntnis, die er schon besitzt, jetzt tatsächlich in sich Gültigkeit werden zu lassen. Das heißt, er hat grundsätzlich schon die Erkenntnis, dass es diesen Gott gibt. Jeder Mensch hat diese Erkenntnis. Wieso gibt es dann Menschen, die nicht an diesen Gott glauben? Weil sie diesem Gott nicht dankbar sein möchten, weil sie sich diesem Gott nicht unterordnen möchten, weil sie ihr eigenes Leben führen möchten. Deswegen glauben sie nicht an diesen Gott. Aber grundsätzlich wissen sie, haben sie dieses Wissen, dass es diesen Gott gibt. Das heißt, ich muss jetzt nicht X, Y und Z Beweis anführen, um die Existenz Gottes zu beweisen, sondern ich gehe einfach grundsätzlich von der Position aus, dass mein Gegenüber, auch wenn er diesen Gott leugnet, grundsätzlich davon ausgeht, dass es diesen Gott gibt, aber dass er sich diesem Gott nicht unterordnen möchte und dass er deswegen die Erkenntnis, die er über diesen Gott schon hat, versucht zu unterdrücken. Und ich versuche jetzt eben diese Erkenntnis bei ihm, also wie eine kleine Flamme, die in ihm brennt. Ich versuche jetzt diese kleine Flamme zu einer größeren Flamme werden zu lassen. Ich versuche jetzt all das zur Seite zu schieben, was daran hindert, dass diese Flamme tatsächlich größer wird. Und eine Funktion oder etwas, was ich tue, um gewisse Dinge aus dem Weg zu räumen in seinem Leben, ist eben aufzuzeigen, dass sein Denken völlig unlogisch und irrational ist. Je rationaler es wird, desto irrationaler wird es. Das ist die Ironie des unlogischen Denkens. Und das merke ich auch in ganz besonderer Weise im Transhumanismus. Der den Humanismus, der die Grundprämisse des Humanismus wirklich bis zur letzten Konsequenz durchdenkt. Und dann endet man im absoluten Irrationalismus. Also man nimmt den Rationalismus des säkularen Humanismus auf und versucht jetzt rational die Prämisse ins absolute Extrem zu führen und endet im absoluten Irrationalismus. Und das versuche ich aufzuzeigen, wenn ich mit einem Ungläubigen im Gespräch stehe. Ich versuche das aufzuzeigen, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 20 gesagt hat. Wo ist denn ein Weiser, wo ist ein Gelehrter, wo ein Forscher dieser Welt seid? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit hingestellt? Dieses Thema läuft wie ein roter Faden durch die prämissenorientierte Apologetik. Also das, was der Ungläubige für Weisheit hält, ist im Grunde absolute Narrheit. Und ich versuche ihm tatsächlich die Augen zu öffnen, dass das, was er meint, als Wahrheit oder Weisheit erkannt zu haben, dass das eigentlich letztlich Narrheit oder Torheit ist. Das ist Gericht Gottes über der vermeintlichen sogenannten Weisheit der Weisen dieser Welt. Der Gläubige steht nicht nur vor der Aufgabe darzulegen, warum es ohne Christus keine Hoffnung des ewigen Lebens gibt, sondern auch warum der Ungläubige ohne Christus keine intellektuelle Hoffnung in diesem Leben besitzt. Es ist töricht, sein Haus auf dem ruinösen Sand menschlicher Meinung anstatt dem verbalen Felsen Christi aufzubauen. Matthäus 7, 24 bis 27. Die Gedanken eines jeden, der die Wahrheit Gottes in Ungerechtigkeit unterdrückt, verfallen unweigerlich der Nichtigkeit. Das unverständige Herz der Gottlosen fällt der Verfinsterung anheim und verliert sich in Torheit. Römer 1, 21 bis 22. Dem christlichen Glauben zu widerstehen, bringt nichts weiter ein als ein, Zitat, zu Unrecht genannte Erkenntnis. Zitat Ende. Das steht in 1. Timotheus 6, Vers 20 und 21. Zu Unrecht genannte Erkenntnis. Es ist keine Erkenntnis, wenn man Gott aus dem Spiel lässt. Man bekämpft sich selbst, 2. Timotheus 2, 23 und 24. Man bekämpft sich selbst. Man steht sich selbst im Weg. Je konsequenter man diesen Lebensstil ausführt, umso selbstzerstörerischer wird dieser Lebensstil und dieses Denken, in dem Gott ausgeklammert ist. Der Ungläubige versucht, die Logik, Wissenschaft und Moralität in seiner Auseinandersetzung mit der christlichen Wahrheit ins Spiel zu bringen. Also die Logik, Wissenschaft und Moralität, das sind seine Hauptargumente. Hier meint er tatsächlich, seine Trumpfkarten ausspielen zu können. Van Til's Apologetik begegnet diesen Versuchen, indem sie vorgibt, dass nur die Wahrheit des Christentums die Bedeutung und Folgerichtigkeit der Logik, Wissenschaft und Moralität bewahrt. Ohne den christlichen Glauben verliert die Logik, Moralität und Wissenschaft ihre Bedeutung und ihre Folgerichtigkeit. Die prämissenorientierte Herausforderung an den Ungläubigen stützt sich auf das Prinzip, dass nur die christliche Weltanschauung die philosophischen Vorbedingungen erfüllt, die das menschliche Denken und Wissen in jedem Bereich benötigt. Also nicht nur im religiösen christlichen Bereich, in jedem Bereich. Sei es Mathematik, Chemie, Biologie, Geographie, Philosophie, Geschichte, in jedem Bereich muss die christliche Wahrheit vorausgesetzt werden, um überhaupt zu einer richtigen Erkenntnis gelangen zu können. Und wenn ein Ungläubiger zu einer richtigen Erkenntnis gelangt, und es gibt viele Ungläubige, die tatsächlich zu einer richtigen Erkenntnis gekommen sind, denn nur deswegen, weil sie unbewusst die christliche Wahrheit voraussetzen. Dies ist es, was man unter einer transzendentalen Verteidigung des Christentums versteht. Jede Analyse der Wahrheit führt uns zu Christus. Von Anfang bis Ende ist das menschliche Denken inklusive des Nachsinnens über das Denken selbst unverständlich und inkohärent, also nicht zusammenhängend, wenn die Wahrheit der Schrift nicht vorausgesetzt wird. Jede Position, die die christliche entgegensteht, muss deshalb philosophisch unmöglich sein. Sie kann weder ihre Schlussfolgerungen rechtfertigen, noch ein Weltbild anbieten, dessen einzelnen Elemente miteinander in Einklang stehen. Van Til's Ansatz der Glaubensverteidigung erlaubt es ihm deshalb, an einem beliebigen Punkt zu beginnen, um seinem Opponenten aufzufordern, ihn verständlich zu interpretieren. Prämissenorientierte Apologet versucht aufzuzeigen, dass sich die Epistemologie des Ungläubigen ins Absurde auflöst. Nichts weniger erfüllt die apologetische Aufgabe, indem er im Kreis der vorausgesetzten Wahrheit des Christentums steht. Beharrt er in seinen Argumenten auf dem Standpunkt, dass das Gegenteil unmöglich ist. Dies ist der fundamentalste und effektivste Weg, den Glauben zu verteidigen. Kurzum, die prämissenorientierte Apologetik argumentiert für die Wahrheit des Christentums, indem sie von der gegenpositionellen Unmöglichkeit ausgeht. Jemand, der so töricht ist, sich seines Verstandes zu bedienen, als ob es keinen Gott gäbe, verachtet Weisheit und Belehrung und hasst Erkenntnis. Ihm muss man so antworten, wie es seiner Torheit gebührt. Dies geschieht dadurch, dass man ihm die Haltlosigkeit seiner philosophischen Prinzipien aufzeigt, damit er sich selbst nicht für weise dünkt. Sprüche 26, Vers 5. Und dann fasse ich es zusammen und komme dann zu diesem Schluss. Der Apologet argumentiert also von Anfang bis Ende so, dass Christus in allen Beziehungen den Vorrang haben soll. Kolosser 1, Vers 18. Dies betrifft in erster Linie die Frage nach der angebrachten Apologetik, die die angestrebte Veränderung im Denken des Nichtchristen bezwecken soll. Was ist die transzendentale Methode der Argumentation? Tun können, dann habe ich erreicht, was ich heute erreichen möchte mit diesen 3 Stunden des Seminars. Was ist die transzendentale Argumentation im Gegensatz zu den klassischen Argumenten, sei es Gottesbeweis, Erfahrung oder philosophische Apologie? Worin unterscheiden sich die letztgenannten von der transzendentalen Methode? Also das eine, was man sagen kann, ist, die klassische Methode versucht direkt zu argumentieren, das transzendentale Argument ist ein indirektes Argument. Indirekt deswegen, weil man nicht die Wahrhaftigkeit des Christentums versucht zu beweisen. Setze es voraus, ich versuche es nicht zu beweisen. Ich argumentiere für die Wahrheit des christlichen Glaubens in der Weise, dass ich versuche indirekt dem Gegenüber aufzuzeigen, dass nur dann, wenn die christliche Botschaft wahr ist, er in der Lage ist, denken zu können. Und die Art und Weise, wie er versucht, meinen Glauben zu hinterfragen, ist irrational und unlogisch. Wenn ich aufzeigen kann, dass seine Position unhaltbar ist, dann habe ich indirekt, verwende diesen Begriff, bewiesen, habe ich indirekt bewiesen, dass meine Position wahr ist. Also deswegen indirekt. Ich beweise nicht meine Wahrhaftigkeit oder die Wahrhaftigkeit des christlichen Glaubens, sondern ich untergrabe die falschen Vorstellungen über Wahrheit und Wahrhaftigkeit meines Gegenübers. Er könnte keinen Gegenbeweis formulieren, wenn die Wahrheit des Christentums nicht wahr. Auch das ist eine Grenze, die wir nicht überschreiten können, wo wir unsere eigenen Begrenztheiten, Schwachheiten erkennen müssen. Was hier jetzt eben noch fehlt, ist eben die geistliche, die übernatürliche Komponente, wo Gott eingreifen muss. Wo Gott jetzt meine Argumente verwenden wird oder verwendet, um tatsächlich diesem Gegenüber die richtige Erkenntnis zu schenken. Einerseits der absoluten Haltlosigkeit seiner atheistischen, gottlosen Position und der absoluten Wahrhaftigkeit meiner Position. Meine Argumente sind wichtig und entscheidend in dem Sinne, dass Gott möchte, dass ich mit dem Gegenüber ins Gespräch komme. Aber letztendlich ist er es, sprich durch seinen Heiligen Geist, der dem Gläubigen die Augen öffnet und ihm einfach aufzeigt, dass er Sünde ist, dass er sich unter die Autorität Gottes zu beugen hat, Buße tun muss und im Glauben an Jesus Christus das ewige Heil. Gott, es klingt arrogant. Und ich wünschte, in einer anderen Lektion gehe ich genau auf diesen Punkt ein, wo ich sage, es klingt äußerst arrogant, aber es ist genau das Gegenteil, es ist geistliche Demut, die hier zum Ausdruck kommt. Und es ist arrogant, es erscheint arrogant deswegen, weil Jesus Christus als Autorität erscheint und sagt, ich bin die Autorität, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus tritt mit diesem Anspruch an uns Menschen heran. Und es wäre dann arrogant, wenn es nicht stimmen würde. Aber in diesem einen Fall stimmt es. Und weil es in diesem einen Fall stimmt, sind wir aufgefordert, uns dieser Autorität unterzuordnen. Und zwar absolut. Und was ich tue nichts anderes, als diesen Autoritätsanspruch anderen Menschen kundzutun. Unter der Bedingung, unter der Vorbedingung, dass ich mich diesem Autoritätsanspruch selbst zunächst einmal gebeugt habe. Noch einmal, um es ganz, ganz deutlich zu sagen. Der demütige Aspekt meiner Position erscheint dort, wo ich sage, dass ich mich selbst dieser Autorität untergeordnet. Ich übermittle die Autorität meines Herrn. Aber indem ich das tue, sage ich, dass ich mich selbst unter diese Autorität gestellt habe. Das heißt, ich bin eigentlich in einer demütigen Position selbst. Ich überhebe mich nicht über diese Autorität. Ich verlange jetzt von euch, dass ihr als Ungläubige sich dieser Autorität unterordnet. Ganz einfach deswegen, weil Gott euch erschaffen hat und ihr seine Geschöpfe seid. Gut, herzlichen Dank für eure Geduld. Ich weiß, es war manchmal nicht ganz einfach, mir zu folgen. Aber ihr habt die Konzepte, ihr könnt es zu Hause noch einmal durchlesen und überdenken. Beenden wir diese Zeit im Gebet. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du uns in deinem Wort die Wahrheit gesagt hast, dass du zu uns gekommen bist als die Wahrheit. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns die Augen geöffnet hast durch deinen Geist, dass wir sehen konnten, dass wir Sünder sind, dass wir tatsächlich uns auf dem Weg zum ewigen Verderben befunden haben. Aber du hast uns errettet. Du hast uns herausgerufen aus einem Leben der Sinnlosigkeit. Du hast uns das Herz erleuchtet durch deinen Geist. Du hast uns gezeigt, wer du bist, wer wir selbst sind. Du bist dort am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünden. Herr Jesus, hab Dank, dass du dies für uns getan hast. Aus lauter Liebe zu uns, nicht aufgrund unseres eigenen Verdienstes, sondern aus Liebe zu uns hast du das getan, aufgrund deiner Barmherzigkeit. Herr Jesus, wir möchten dir treu nachfolgen. Hilf uns, dass wir uns bewusst sind, was es bedeutet, als Christ zu leben, als Christ zu denken, als Christ dein Zeuge zu sein in dieser Welt. Herr Jesus, führe uns in Situationen, wo wir dich bekennen dürfen. Und schenke du es uns, dass andere Menschen durch unser Zeugnis zum Glauben.